oard.de. One every day keeps the doctor away. Moin Moin, Servus, Grüezi und Hallo und willkommen zur neuen One Every Day Folge. Obwohl diese Folge, wie so häufig, nicht an einem Freitag, doch sie wird sogar an einem Freitag aufgenommen, aber sie ist für den nächsten Freitag, also ich nehme sie am 6. auf, veröffentlichen wird sie am 13. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende, feiert, aber passt gut auf euch auf, trinkt nicht zu viel, ihr wisst schon, was ich meine und immer so sage. Es geht um eine Android-App, um die App Hangouts Telefon Anrufe, eine App direkt von Google. Erforderliche Android-Version 4.0.3 oder höher. Und die App hat bei 120.712 Gesamtbewertungen eine Durchschnittssternebewertung von 4 Sternen. Sie ist eine App, die man nutzt, um Google Voice zu nutzen. Google Voice ist dieser VoIP, Voice-over-IP-Dienst von Google, den ich ab und zu, beziehungsweise nein, ich habe mich da mal angemeldet und ihnen Geld aufgeladen und lange Zeit nicht genutzt. Und inzwischen nutze ich ihn aber gar nicht so ungern. Wofür nutze ich ihn? Ich kann es eigentlich nochmal sagen. Also, ich habe mich da mal angemeldet und habe es nicht genutzt, obwohl ich Geld aufgeladen habe und hatte dann eine Fritzbox, die kaputt gegangen ist, und da hatte ich Zipgate eingerichtet für VoIP-Telefonate nach Australien, weil da ist Verwandtschaft. Nun ist die Fritzbox kaputt. Ich habe keine neue Fritzbox, sondern einen O2-Router. Da kann man keine Voice-over-IP-Nummer einrichten. Nun kommt also einfach mal Hangouts, Telefon, Google Voice an die Reihe, weil Google Voice kostet pro Minute 1 Cent, beziehungsweise 1,2 Cent nach Australien ins Festnetz. Und das ist ziemlich geiler Preis, muss ich sagen. Über Mobilfunk habe ich die App noch nie benutzt. Es soll wohl, wenn man eine schnelle Datenverbindung hat, soll die Qualität wohl sehr gut sein. Ich versuche gerade noch mal zu gucken, was im Internet steht. Datenverbrauch. Ich habe es mal über WLAN ausprobiert, da funktioniert das einwandfrei und die Verbindung ist wirklich gar nicht schlecht. Datentraffic pro Minute, hier habe ich doch was bei Golem, 15 Minuten, nee, da steht leider nichts. Na gut, dazu kann ich euch dann leider nichts sagen. Die App an sich ist wunderbar aufgebaut. Ihr meldet euch da an mit eurem Google-Account und dann könnt ihr auch irgendwie Geld aufladen und habt da Zugriff und eure Telefonnummern und könnt auf die Kontakte zugreifen. Also ja, sehr schön. Mal gucken, ob noch irgendwas gibt in der Beschreibung, was ich euch vorlesen sollte. Rufen Sie mit der Hangouts-App über Ihren Datentarif beliebige Telefonnummern an, auch Festnetznummern. Mit der Anrufer-ID für ausgehende Anrufe sehen die Angerufenen Ihre bestätigte Nummer. Sie erscheinen also nicht mehr als unbekannte Anrufer. Stellen Sie eine Verbindung mit Ihrer Google Voice-Nummer her, um in der Hangouts-App VoIP-Anrufe über Ihre Google Voice-Nummer durchzuführen. Ich glaube, ich habe da gar keine Google Voice-Nummer. Ich muss das mal gucken. Auf jeden Fall, auch so funktioniert das wunderbar. Irgendwie muss ich das mit der Anruferkennung nochmal einstellen, aber zum Beispiel für Telefonate nach Australien sehr zu empfehlen, und die App an sich funktioniert einwandfrei. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören, tschüss, bis zum nächsten Mal und natürlich und selbstverständlich ciao und bye bye. Das war One App a Day. Fragen oder Feedback richtet ihr an info@oard.de, facebook.com/oneappatag, gplus.eu/oneappatag oder eine @mention an twitter.com/oneappatag.